Da kommt ja noch einer. Es kommen Sterne, es wird schon spät. Zeit ist das einmal, da ist Stadt. Ich brauch einen Kuhn jetzt zum Verhauen. Da muss ich gleich zum Fechten schauen. Und wir ihren Kuhn mir zahm, Bädeltop. Da lasst's mir dreimal Bier hinab. Ja, dreimal Bier lasst's mir hinab. Mein Rausch hab ich, ja raus, ja rein. Es wird doch heut keine Ausnahme sein. Keine Ausnahme sein. Keine Ausnahme sein.